Tage, Tag und Jahr verjahren wir dieselben Lügen. Doch eins, das ist völlig klar, die Wahrheit lässt sich nicht besiegen. Geht das nicht mehr weiter, es muss etwas passieren. Fremder Einfluss darf nicht länger das Land mit Dummheit infizieren. Nicht verloren. Bevor wir einen Schritt weichen, gehen wir zwei nach vorn. Der Kampf geht weiter für Volk und Vaterland. Bald wird die ewige Dunkelheit aus unserem deutschen Vaterland Pseudo-Intellektuelle, die das Land repräsentieren, sehen zu, wie Antideutsche unsere Heimat infizieren. Glaube Parasiten, die nur reden und nicht tun. Der kleinste Ansatz von Kritik ist für sie inopportun. Nicht verloren. Bevor wir einen Schritt weichen, gehen wir zwei nach vorn. Der Kampf geht weiter für Volk und Vaterland. Bald wird die ewige Dunkelheit aus unserem deutschen Vaterland verbannt. Breite Masse der Bevölkerung, die Ehre längst verloren. Keine Achtung vor sich selbst und zum Untergang erkoren. Bei vollem Unterweg und Schafott hast du nichts dazu gelernt. Wie lang soll das noch weitergehen? Ein Schritt vom Abgrund nur entfernt. Nicht verloren. Bevor wir einen Schritt weichen, gehen wir zwei nach vorn. Der Kampf geht weiter für Volk und Vaterland. Bald wird die ewige Dunkelheit aus unserem deutschen Vaterland verbannt. Bald wird die ewige Dunkelheit aus unserem deutschen Vaterland verbannt.